Wollte gehen, wollte kommen, wollte gehen, wollte kommen, Gefühle, die gefunden, oh gefunden werden, nicht immer festhalten, wenn sprechen, aber es spiegelt immer die Hintergrund und auf die Form wieder, in jeder Sinn und in jeder Kontext. Der Boden ist nicht immer die Form, wie der Boden bei Glauben ist, in jeder Sinn und in jeder Kontext. Gefühle und geschmolzen nehmen Gold und Silber Sinn zu bauen. Gefühle von Gold und Silber, die den Hintergrund wieder spiegeln, um wieder auftauschen zu können. Jenseits von Tälern, jenseits von Berutteilen, jenseits der Horizont und zurück. Vergessen wir nicht die Vergangenheit und sie nicht wieder zurücknehmen, wenn nicht von dort weiter zu entwickeln. Lokalisieren sie die Pfade, die bereits gebildet wurde und gebildet werden soll. Lassen Sie uns nicht in den Becken bauen, das von Natur auf die großen Ströme zurückkehren muss. Wir navigieren im Stream auf dem Cyberspace, werfen Sie die Netze tief und fangen Sie im Klugen und die Substanz. Werfen Sie die Netze tief und fangen Sie die Kultur im Buchstaben und bewerfen Sie die Partwürfe. Wir navigieren im Strom visualisiert und literarisch Inhalte. Werfen Sie die Netze tief und fangen Sie die Klugen und Qualität. Werfen Sie die Netze tief und fangen Sie die Kultur im Bild und wir bewerfen die Truculent Servil und Papermobil. Worte gehen, Worte kommen, Gefühle, die gefunden und gefunden werden. Nicht immer bis Halt und Bein sprechen, aber es spiegelt immer den Hintergrund und oft die Form wieder, in jedem Sinn und in jedem Kontext. Der Boden ist nicht immer die Form, wie der Boden beim Glauben ist, in jedem Sinn und in jedem Kontext. Der Kavalier.